Das Abtreibungsgesetz in Polen soll verschärft werden. Abtreibungen werden demnach in fast allen Fällen verboten sein. Es gibt kaum noch merkbare Ausnahmen von diesen neuen Gesetzentwürfen. Und gegen das verschärfte Gesetz machen polnische Frauen mobil. Sie haben einen alternativen Gesetzesvorschlag vorgelegt, der bisher nicht beachtet wurde, und gehen deshalb auch auf die Straße. Unter dem Motto Schwarzer Protest, der umfasst die Demos schwarz gekleideter Menschen und auch einen Streikaufruf für den kommenden Montag. Und dann treffen sich zum Schwarzen Montag auch Menschen in Berlin, um sich solidarisch mit den Frauen in Polen zu zeigen. Und warum das Ganze in Schwarz stattfindet und was sich die Menschen durch ihre Proteste erhoffen, darüber sprechen wir mit einer der Initiatorinnen des Schwarzen Protestes in Berlin, und zwar mit Anna Krenz. Hallo. Guten Tag. Hallo. Also kommen wir erstmal auf diese Farbe zu sprechen. Die Wahl der Farbe Schwarz für die Demonstrantinnen in diesem Fall. Warum? Ach, natürlich, Schwarz ist eine Farbe der Trauer. Man kann sich vorstellen, dass wir Frauen trauern um unsere Menschenrechte, die gerade gebrochen werden in Polen. Und die Idee dazu kam von einer polnischen Partei, die heißt Razem. Also heißt zusammen. Und das ist eine linksorientierte Partei, sehr sozial. Am 21. September, die haben einen Aufruf gemacht, schwarzer Protest. Und man sollte sich schwarz kleiden und auf die Straßen demonstrieren. Und irgendwie, es passte. Und sehr, sehr viele Menschen haben sich tatsächlich schwarz gekleidet, Fotos gepostet auf Facebook, auf verschiedene Websites. Weil es ist nicht nur symbolisch sehr stark, ne? Schwarz, aber auch es ist einfach zu machen, weil jeder hat schwarze Kleidung und jeder kann sehr einfach zeigen, dass er denkt ähnlich. Das ist ganz einfach dann. Ja, Sie haben schon Facebook erwähnt. Natürlich wird es auch was damit zu tun haben, dass natürlich die Bilder, die dann von diesen Protesten um die Welt gehen, auch einfacher zu verteilen sind, schneller viral gehen, wenn es einfach so ein Bild ist, was man gut erkennt. Man erkennt dann die schwarz gekleideten Frauen. Es hat einen ganz anderen Eindruck als vielleicht eine bunte Gruppe, die man nicht sofort zuordnen könnte. Ja, und wenn man auch denkt, dass da sind Menschen in ganzen Polen, sogar in die ganzen Welt, die sich schwarz kleiden und ihre Fotos posten, dann das ist dann sehr sichtbar. Ja. Was erzählt denn dieser Protest bisher, wie er verläuft, über die Situation in Polen? Diesen Prozess fing an am 21. September, wenn dieser neue Gesetzentwurf gelesen wurde im polnischen Parlament. Und am Anfang, man sollte einfach auf die Straße gehen, schwarz bekleidet, so. Und stellte sich auf, dass die Menschen wollen weitermachen, weil die polnische Regierung hat unseren Pro-Choice-Gesetzentwurf einfach abgelehnt gleich. Und deshalb protestieren wir weiter. Und irgendwann mal kam die Idee, um einen Streik zu machen. Ja? Am Montag, das Wichtigste ist ein Streik, wo die Frauen tatsächlich streiken. Die gehen nicht zur Arbeit, die gehen nicht zur Schule, keine Ahnung, und die gehen auf die Straßen. Die Idee ist tatsächlich, dass wir uns alle schwarz kleiden und streiken, wir Frauen in Polen. In Polen und auch in Berlin, ja, die gut. solidarischen ja, Frauen. Ja, solidarisch. Wir streiken in Berlin nicht natürlich, weil das ja schon sowieso ein freier Tag. Aber wenigstens machen wir eine Demo, um unsere Solidarität zu zeigen und das Wort zu sagen und ein bisschen erklären, wie die Situation in Polen ist. Das ist total wichtig. Dieses Abtreibungsgesetz wurde ja nochmal verschärft. Das war vorher schon ein striktes Abtreibungsgesetz. Es ging jetzt quasi nochmal eine Stufe weiter. Wie sehr sehen Sie denn abschließend gefragt die Möglichkeit dieses schwarzen Protestes überhaupt nochmal ein Umdenken in Polen stattfinden zu lassen? Wie groß und wie mächtig ist diese feministische Bewegung, die jetzt nochmal mobil macht? Die Feministinnen in Polen, die waren immer präsent. Aber es hat sich geändert in Polen gerade seit die Entstehung von KOD, Komitee zur Verteidigung der Demokratie, ist eine Bürgerbewegung, der hat auch sehr viele Mitglieder. Und das war im November 2015. Da hat man gemerkt, dass wenn man auf die Straße geht, dann würde man gesehen von der Regierung. Und natürlich, die Regierung wird keine Änderungen machen wegen uns auf die Straßen, aber irgendwann mal vielleicht reicht es. Ich hoffe, dass ein Streik würde das ändern. Natürlich, unsere Regierung in Polen ist eine rechte Regierung, sehr konservativ. Und ich habe Angst, dass die hören nicht auf uns zu. Und ich hoffe, ich drücke die Daumen, dass unser schwarzer Montag ändert etwas. Ich hoffe, weil wenn nicht das, dann was könnte das sein, ja? Dankeschön, Anna Krenz, Initiatorin des Schwarzen Protestes am Montag, auch in Berlin gegen die Verschärfung der Abtreibungsgesetze in Polen. Vielen Dank, Anna Krenz. Dankeschön, danke, tschüss.